Wassermann von Schalkma. Gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Von Leitungswasser und Trinkwasser. Ein Neugeborenes besteht zu knapp 95% aus Wasser. Ein durchschnittlicher Erwachsener immerhin noch zu 70%. Erklärte Herr Husserstratter mit voller Stimme, während er dabei ununterbrochen Herrn S. zu taxieren pflegte. Dieser lauschte aufmerksam den Worten des Mannes und nickte gelegentlich, um damit seiner Zustimmung Ausdruck zu verleihen. Herr S., der wohl oder übel erkennen musste, dass er sich doch zu wenig mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hatte, fühlte sich nach einer Zeit des Schweigens und Nickens ziemlich dumm. Was erzählte dieser Mensch denn da nur? Könne er ihm denn überhaupt Glauben schenken? Dachte er zusehends. Er wirkt belesen und er weckt einen äußerst korrekten und freundlichen Eindruck. Aber ist er denn auch ehrlich? Bei vielen Betrugsmaschen konnte er sich dunkel entsinnen gelesen zu haben, verstünden es die Scharlatane heutzutage, äußerst glaubwürdig reinen Wein mit Wasser zu strecken, um für Produkt letztendlich einen besseren Preis herauszuschlagen. Sie geben dabei vor, durch bestimmte Verfahren oder auch der Beimischung von allerlei Firlefanz ein besseres Produkt verkaufen zu können und würden damit suchen, den höheren Preis recht zu fertigen. Ein anderes Mal ist es dann wieder ein spezieller Bearbeitungsprozess oder aber eine geheime Zutat. Dabei läuft es das eine wie das andere Mal auf dasselbe hinaus. Wie nur, überlegte Herr S., als er nun seinerseits angestrengt versuchte, den Augenkontakt mit dem Fremden unter allen Umständen zu wahren, wie nur, gedachte dieser eigentümliche Mensch, denn nun tatsächlich ihn zu überzeugen, seinen Wasserfilter zu erwerben. Da bin ich mal gespannt. Was genau, Herr S., gestatten Sie mir die Frage, erwarten Sie denn nun eigentlich von Ihrem Leitungswasser? Was ich von meinem Leitungswasser erwarte? Fragte Herr S. zögernd und wiederholte dabei unabsichtlich die Frage seines Gastes. Nun, was soll ich denn schon von meinem Leitungswasser erwarten dürfen? Darf ich denn überhaupt etwas anderes erwarten, als dass es meinen notwendigsten Bedürfnissen Genüge tut, ohne mich dabei krank zu machen? Dabei lachte Herr S. kurz auf. Husserstratter dagegen blieb ernst und rührte keine Miene. Grundsätzlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Wasser. Selbstredend sind die Leitungen dieses Gemäuers alt und das Wasser ist auch elendig hart, sage ich Ihnen. Sie vermögen sich gar nicht vorzustellen, wie hart das Leitungswasser in dieser Gegend ist. Aber so ist es nun mal. Und eigentlich stört es mir ja auch gar nicht so sehr. Eigentlich, wie ich ja auch zuvor schon erwähnt habe, bin ich im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Doch eigentlich ganz zufrieden mit meinem Wasser. Dabei blickte Herr S. dem Vertreter fest in die Augen. Husserstratter hatte während der Ausführung Herrn S. aufmerksam mitgeschrieben und eine kurze Stichwortliste auf seinem Akt vermerkt. Auch dabei ließ er ihn keine Sekunde länger als für die Schriftführung denn unbedingt notwendig aus den Augen. Als Herr S. mit seinen Ausführungen schließlich geendet hatte, lobte den Husserstratter wider Wartens überschwänglichst für diesen herausragenden Standpunkt. Hahaha, seh auf, meinte er dann lachend. Müssen Sie wissen, ist es den Menschen scheinbar absolut egal, was aus ihren Leitungshähnen fließt. Hier aber, und das stimmt mich nun doch über die Maßen froh, vermag mir ihre Einstellung zuweilen sogar den Glauben an die Menschheit zurückzugeben. Sie verfügen scheinbar über eine bemerkenswerte Grundhaltung. Ja, in der Tat scheint mir hier eine unverkennbare Tendenz hin zu gesundem Wasser vorzuliegen. Sagen Sie, Herr S., wie viel Süßwasser gibt es, Ihrer werten Meinung nach, auf unserem Planeten? Nun, setzte Herr S. etwas perplex über diese weitere plötzliche Frage seines Gastes an. Dies ist keine leichte Frage, und obgleich ich es bereits einmal wo gelesen zu haben meine, vermag ich es nun nicht mehr genau zu benennen. Wenn ich denn nun aber raten müsste, würde ich sagen, dass der Süßwasseranteil auf dem Planeten wohl ungefähr bei 1% liegt. Potzblitz, Dann liegen Sie ja schon ziemlich nah dran. Sehr gut. In der Tat entspricht der Anteil des Süßwassers auf diesem Planeten, auf diesem unserem wundervollen Planeten Erde, 2,5%. Der Anteil des weltweiten Trinkwasservorrats liegt dabei aber gerade einmal bei einem Drittel. Das liegt daran, dass nicht alles wasserfrei zugänglich ist, wissen Sie? Eine erhebliche Menge nämlich fällt dabei auf das Urgrundwasser und die Polkappen zurück. Stellen Sie sich jetzt vor, diese nun doch äußerst begrenzte Menge an Trinkwasser verwenden wir wieder und wieder und wieder. Genauer gesagt verwendet der Mensch schon seit seinem frühesten Erscheinen auf der Erde dasselbe Wasser. Dabei mimte Huserstatter nun einen etwas angewiderten Eindruck und Herr S. erwartete schon fast, dass er nun auch bald noch die Nase rümpfen würde. Aber es passierte nicht. Es ist ein ewiger Kreislauf, meinte Herr S. schlussfolgernd. In der Tat, pflichtete ihm Huserstatter nachdenklich bei. Ganze 160 Liter Wasser verbraucht denn jeder Haushalt hierzulande tagtäglich. In Indien nebenbei bemerkt, sind es gerade einmal 25 Liter pro Tag. Aber das ist Statistik. Nun, da wir die grundlegendsten Fakten zu dem wichtigen, ich nenne ihn einfachshalber, dem wichtigen Rohstoff erörtert haben, können wir tiefer in diese Materie vordringen. Wasser ist, wie Sie natürlich wissen, eine chemische Verbindung, bestehend aus Wasserstoff- und Sauerstoffatomen. Ein wichtiger Indikator für sauberes Wasser ist der elektrische Leitwert. Dieser wird in Mikrosiemens angegeben. Je geringer der Leitwert, desto weicher ist das Wasser. Je mehr fremdartige Partikel im Wasser vorhanden sind, desto höher ist logischerweise der Leitwert. Das Wort fremdartig sprach Huserstatter überaus langgezogen und fuhr sich dabei mit der Zunge genüsslich über die Lippen. Er wusste genau um die Wirkung jenes Wortes. Um die Emotionen, die es bei den Leuten, bei seinen Kunden üblicherweise auszulösen vermochte. Denn wer wollte schon anderes im Trinkwasser wissen, als ausschließlich kristallklares Wasser? Diese fremdartigen Partikel, von denen Huserstatter sprach, ohne dem Teufel schon einen Namen gegeben zu haben, schürten an sich bereits unterschwellige Ängste um das eigene, aber selbstredend auch um das Wohl der Liebsten. Gerade der verantwortungsvolle Familienvater, ein ansonsten selbstsicherer Patriarch, der üblicherweise mit beiden Beinen in der Wirklichkeit zu stehen vermag, stellt sich in jener Sache als überaus leichtes Opfer heraus. Was vermochte er schon für Gegenargumente vorzubringen, die nicht mit Verunsicherung und Hinterfragung auszuhebeln Herr Huserstatter imstande war? So verstand dieser Mensch auch gekonnt etwaige Konter, mit sachlicher Argumentation und Vorwegnahme etwaiger Kritikpunkte hinlänglich zu entschärfen. Natürlich gibt es gesetzliche Richtwerte und Maßregeln für die Wasseraufbereitung, wie auch die Wiederherstellung einer vermeintlichen Trinkwasserqualität. Aber wisse, dass jene Richtwerte nur auf äußerst unzureichenden Grenzwerten beruhen. Lassen Sie mich Ihnen diesen skandalösen Sachverhalt doch etwas näher erläutern, Herr S. Geregelt ist die Trinkwasserqualität in der dem Lebensmittelgesetz 1975 zugrunde liegenden bundesrechtlichen Trinkwasserverordnung. Diese Trinkwasserverordnung ist naturgemäß äußerst juristisch gehalten. Sie beschreibt die genaue Definition von Trinkwasser, die Anforderungen, gibt Auskunft über rechtsgültige Parameter und garantiert die regelmäßige Überprüfung wie auch stete Überwachung der Trinkwasserqualität. Davon ausgenommen sind, und das wird Sie mit ziemlicher Gewissheit nicht minder misstrauisch stimmen wie meine Person, Mineralwässer. Jedwede Art. Ist das nicht bemerkenswert? Da zahlt man ein Vermögen ungleichmäßigster Verhältnisse für in Kunststoff abgepacktes Wasser und kann sich nicht einmal sicher sein, ob es einen bei regelmäßigem Genuss nicht umbringt. Aber Moment, werden Sie nun gewiss gleich aufbegehren und mir mitteilen, dass Sie niemanden kennen, der an dem Konsum von Wasser oder Mineralwässer gestorben wären. Nun, sind Sie sich da so sicher, werter Herr? Bedenken Sie all diese Leiden und erste Weltkrankheiten, angefangen von Bluthochdruck bis Alzheimer und Krebs? Was verursacht sie? Können Sie tatsächlich aufrechten Hauptes und mit absoluter Gewissheit behaupten, dass nicht unter Umständen doch der regelmäßige Konsum von in Plastik abgepackten Getränken Schuld oder wenigstens eine Mitschuld daran habe? Wer wisse denn schon um die Langzeitwirkungen exzessiven Mineralwasserkonsums, Gibt es dazu etwa Studien oder gar einschlägige Untersuchungen? Mitnichten. So viel versichere ich Ihnen. Solche Studien gibt es nicht. Natürlich mögen Sie jetzt vielleicht einwenden, dass es auch keine bekannten Studien gibt, die Gegenteiliges beweisen täten. Und da haben Sie natürlich recht. Selbstredend muss ich Ihnen diesbezüglich recht geben, doch fragen Sie sich selbst, weshalb gibt es denn diesbezüglich keine fundamentalen Untersuchungen? Genau, eben weil die Mächtigen in unserer Gesellschaft dies nicht wollen. Namentlich die internationale Mineralwasserlobby versteht sich nämlich ausgesprochen gut darauf, etwaige einschlägige Studien unter Druck auf die führende Politspitze hinlänglich zu vereiteln. Jedweder Keim wird sozusagen geradezu ertränkt in ihrem überteuerten Mineralwasser. Darum rate ich Ihnen, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, Finger weg. Finger weg von diesen heimtückischen Juppie-Wässerchen. Trinken Sie aus der Leitung, dann leben Sie länger. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.